Im Finstern aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Im Finstern. Er denkt durch eine rohe Dunkelheit und merkt sein aufgehobenes Gesicht, blass wie ein Glas, in das nichts rinnen will. Nur was er horcht, erscheint nicht alles still. Ein Sausen da, noch weich, doch nicht mehr weit. Schon wie der Ton am Telefon, wenn dicht, noch grüßt kein Anschluss, doch er steht bevor. Die Drähte das Gehör wie Habe wachsen. Es knackt und summt und kitzelt scharf im Ohr. Doch betend um Verbindung, Ferne, Spur, erlebt er bloß ein immer näher wachsen, bekannt und nah und klein, sein Herz saust nur. Ende von Im Finstern.